Okay, dann wollen wir langsam fortfahren, um nicht allzu sehr in Verzug zu geraten heute Abend. Okay, die lassen wir noch eintreten. Ja, unsere nächste Referentin Tina Turnheim ist Theaterwissenschaftlerin. Sie promoviert zurzeit am internationalen Graduiertenkolleg InterArt an der FU zu dem Thema Recalling the Future, theatrale Experimente mit Zeit- und Geschichtsabläufen zwischen Spekulation und Beschwörung. Darüber hinaus ist sie Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft für kulturelle Angelegenheiten, EGFKA, welche wiederum den Rahmen abgegeben hat für die kollektive Theaterarbeit Fazer Keuner Athen, an der Tina Turnheim mitgewirkt hat und die auf den Mülheimer Fazer-Tagen 2013 Premiere hatte. Heute spricht Tina Turnheim zu uns über das Thema Against Facts, Rechtsrealismus der Möglichkeiten als Waffe gegen vermeintliche Sachzwänge, Fatalismus und mangelnde Vorstellungskraft im kapitalistischen Realismus. Ja, und hiermit übergebe ich das Wort. Ja, danke schön für die Einführung und danke für die Einladung. In dem heutigen Vortrag möchte ich erläutern, ob und wiefern sich Brechts, wie wir sehen werden, sehr weitläufiger Realismusbegriff, den ich in Folge einen Realismus der Möglichkeit nennen möchte, als Waffe gegen vermeintliche Sachzwänge, Fatalismus und mangelnde Vorstellungskraft im sogenannten kapitalistischen Realismus erweisen könnte. Dafür werde ich zunächst die aktuelle Realismusdebatte als Wiedergänger identifizieren und das Gespenst des Realismus kontextualisieren. Hierauf aufbauend möchte ich vor allem anhand von Brechts theoretischen Schriften zur Expressionismusdebatte sowie ausgewählten Stellen aus einem Fazer-Fragment und der Mutter näher ausführen, was ich unter dem brechtschen Realismus der Möglichkeit verstehe. Daran anschließend werde ich skizzieren, was sich mit dem Kulturtheoretiker Mark Fischer als kapitalistischer Realismus bezeichnen lässt und inwiefern eben ein brechtscher Realismus der Möglichkeit diesem womöglich dadurch brüchig machen könnte, indem er aufzeigt, dass des Kapitalismus angeblicher Realismus eben keiner ist. Den Ausgangspunkt für all diese Überlegungen bildet folgende Frage, mit welcher Brecht den Abschnitt C7 aus dem Fazer-Fragment zugehörigen Fazer-Kommentar einleitet. Zitat: Wann ist der Gang des Fazer durch die Stadt Mülheim eine Wirklichkeit, obwohl kein Mann Fazer durch die Stadt Mülheim gegangen ist? Zitat Ende. Mithilfe von je drei Fragen und Antworten sowie von zwei Erklärungen geht es in diesem Stück C7 gemäß der Brechtschen Lehrstückskonzeption darum zu lehren und zu lernen, unter welchen ideologischen und materiellen Bedingungen eine vermeintlich unmögliche, fiktive oder unrealistische Begebenheit, wie eben der Spaziergang des Deserteurs Fazer durch die Stadt Mülheim, als genauso wahrhaftig, möglich und nützlich erkannt werden kann, wie, Zitat, die Rede zur Beendigung des Krieges unseres Genossen Lenin. Zitat Ende. Bei dieser komplexen, vom Brecht im Fragment gestellten und im historischen Kontext einer gespenstisch-katastrophischen Umbruchszeit zwischen noch nicht und schon nicht mehr situierten Fragestellung zu den Entstehungs- und Durchsetzungsbedingungen neuer und anderer Wirklichkeiten eben in Bezug auf Wahrhaftigkeit, Möglichkeit, verstanden im Sinne von Wahrscheinlichkeit und nicht von Vorstellbarkeit und Nützlichkeit im Sinne von Gebrauch, geht es meines Erachtens um nichts Geringeres als darum, wie Verstand und Imagination, künstlerische Erfindungsgaben und komplexes Durchleuchten von realen Abstraktionen, von Kältestrom und Wärmestrom in Zeiten größter gesellschaftlicher Orientierungslosigkeit für ein politisches, emanzipatorisches Theater fruchtbar sein können, welche stets die Tatsachen, diese jedoch nie für sich stehen, sondern deren Entwicklung und mögliche Veränderbarkeit vor Augen habend, sich nicht damit begnügen kann, herauszuarbeiten, was möglich ist, sondern eben auch, was möglich sein könnte. Gerade auch wenn dies unter den Bedingungen des kapitalistischen Realismus eben unmöglich erscheinen sollte. Was aber, wenn das emanzipatorische Versprechen, dass das Beiseitelassen des There is no alternative Diktums gibt, selbst brüchig wird, weil gerade diese Methode vom politischen Gegner übernommen wird? Wenn der eben noch utopische Slogan Against Facts plötzlich zur Drohung wird? In finsteren Zeiten, in denen eben auch gesellschaftliche Kräfte, die alles andere als emanzipatorisch sind, sich auf Realismus beziehen und vorgeben, eine Alternative zum herrschenden Neoliberalismus zu sein, gilt es schließlich auch, die zuvor skizzierten eigenen Annahmen und Methoden einer Selbstkritik zu unterziehen. Der erste Punkt, das Gespenst des Realismus, wiederkehrende Debatten. Entschuldigung? Ja. Kannst du das Mikro ein bisschen näher ranziehen? Das, glaube ich, geht nicht. Aber ich kann versuchen, lauter zu sprechen oder es irgendwie runterzudrücken. Also näher ran, ich kann das Ding versuchen, aber ich weiß nicht, ob dann irgendwas ausreißt. Hört man mich gar nicht? Okay. Das Gespenst des Realismus? Aber wenn ich mich nach vorne beuge, kippt das ein bisschen, aber wir versuchen das mal. Okay. Dann mit Ellbogen. Okay. Das Gespenst des Realismus. Wiederkehrende Debatten. Realism strikes back. Schließlich erheben sich aktuell, und dafür ist nicht zuletzt auch dieses Symposium hier ein Ausdruck, wieder die Stimmen jener, die auf die eine oder andere Art oder Weise für Realismus eintreten, sei es nun für einen sogenannten neuen oder spekulativen Realismus oder gar für eine der vielen historischen Varianten. Der Realismusbegriff behauptet sich somit als gespenstischer Wiedergänger, der trotz wiederholter Versuche und Phasen des Scheintods nicht für tot zu erklären ist. Und so geistert er erneut durch die ästhetischen Debatten. Again and again, wie in Shakespeares Hamlet, wo das Kommen und Gehen des Gespenstes mit dessen Wiederkehr beginnt. Enter the ghost, exit the ghost, re-enter the ghost. Derrida zeigt in Marx' Gespenste, welche er in den 90er Jahren als Reaktion gegen Fukuyamas Proklamation des vermeintlichen Endes der Geschichte beschwor, dass eine Kongruenz von Spektralität und Krisenzeiten besteht, in denen, Zitat, die soziokulturelle, politische und ökonomische Realität nicht mehr nach klaren Definitionen, Kategorien und Bezugssystemen erfasst werden kann. Zitat Ende. Mit dem berühmten Zitat aus Hamlet, Time is out of joint, oder in den Worten Hans-Thies Lehmann, Spuk findet stets zur Unzeit statt. Von daher verwundert es kaum, dass die erneute Wiederkehr des Realismusbegriffs gerade im Kontext der aktuellen, seit 2007 anhaltenden, multiplen Krisensituation stattfindet. Widersprüchlicher dürfte hingegen sein, dass es sich beim Gespenst um ein Emblem des Poststrukturalismus handelt, viele neuere Realismusansätze sich aber gerade in ihrer Kritik an der Postmoderne treffen, welche jedoch sowohl im Grad ihrer Radikalität als auch in ihrer Differenzierung und Substantialität stark variieren. Gemeinsame Nenner dieser jüngeren Realismusansätze sind neben einem grundsätzlichen Anerkennen einer verständlich zu machenden Realität auch die Zurückweisung des vermeintlichen Ende der Geschichte sowie das Bekenntnis, dass Bäume, Steine etc. auch unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung existieren würden. Gerade angesichts der in der Realität vorhandenen Verwerfungen erfolgt somit wieder eine Hinwendung zur stets als veränderbar eingeschätzten Realität, die über die aktuelle Einrichtung des gegenwärtig herrschenden und denkbaren Rahmens von Realität, Realismus und Möglichem hinausgehen könnte. Blickt man nun näher auf ästhetische und vor allem das Theater betreffende Debatten und Praktiken der letzten Jahre, und beim Theater handelt es sich laut der Theaterwissenschaftlerin Rebecca Snyder schließlich immer um einen Tummelplatz von Gespenstern, wodurch jede Bühne zur Haunted Stage werde, so lässt sich zweifelsohne wieder eine verstärkte Bezugnahme auf politisches und somit auch auf außertheatrale Realität feststellen. Diese äußert sich mal durch die Reflexion der eigenen Produktionsbedingungen, mal durch Auseinandersetzungen mit politischen und oder sozioökonomischen Zusammenhängen, sowie schon länger und häufiger durch den Einsatz dokumentarischer Mittel und einen vermeintlichen Einbruch der Wirklichkeit. Sei es durch sogenannte Expertinnen des Alltags oder theatrale Interventionen im öffentlichen Raum. Also wir haben über das schon einiges gehört heute und vor allem auch die Kritik daran. Eine ernsthafte praktische Auseinandersetzung mit Brecht auf der Höhe der Zeit spielte hierbei nicht zuletzt auch aufgrund der einschränkenden rechtlichen Lage, den Besitzverhältnissen am großen Plagiator und seiner damit verbundenen Zähmung zum Klassiker jedoch kaum eine Rolle. Vor diesem grob zusammengefassten Hintergrund lässt sich auch eine realismusbeschwörende Kritik des Gegenwartstheaters verorten, zu welcher auch die Initiatorinnen dieses Symposiums beitragen wollen. So entnehme ich der Ankündigung zur Veranstaltung vor allem ein starkes Unbehagen an der Neigung des Gegenwartstheaters zu Partizipation und Authentizität sowie in einer sozialen Praxis, welche allzu oft im Reportagenhaften stecken bliebe. Trotz aller und zum Teil durchaus berechtigter Kritik an gegenwärtigen Tendenzen theatraler und performativer Praxis, welche ich dennoch nicht verallgemeinern würde, und einer Legion von Bezügen auf im Text umherspukende historische Vordenkende, findet sich im Call auch folgendes Statement, das ich nun gerne zitieren möchte. Ihr schreibt, eine Rückkehr zum bürgerlichen Ästhetizismus kann es nicht geben. Die historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts hat den schönen Schein der Kunst nicht unberührt gelassen. Das lässt sich nur unterschreiben und geht vielleicht doch noch nicht weit genug. Denn nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch auf jener des Theaters sollte Sehnsüchten nach früheren Formen und Einrichtungen von Institutionen und Instituten, selbst wenn es sich dabei um welche handeln sollte, die einst für Fortschritt standen, mit größter Skepsis begegnet werden. Das bedeutet natürlich nicht, vergangene theoretische Debatten, künstlerische Experimente und soziale Kämpfe ad acta zu legen. Vielmehr gilt es nach wie vor, oder womöglich dringender denn je, die Geister im Sinne Müllers als Dialogpartner oder Dialogstörer zu akzeptieren. Von daher möchte ich mich mit Brecht als Dialogpartner, möchte ich dazu aufrufen, stetig nach neuen Formen, Methoden, Haltungen und Techniken zu suchen und um einiges radikaler argumentieren, dass es nicht nur keine Rückkehr zum bürgerlichen Ästhetizismus, sondern überhaupt kein Zurückgeben kann. Denn, so Brecht über Realismus, Zitat, wir würden die Schreibweise dieser Realisten kopierend nicht mehr Realisten sein. Denn die Zeiten fließen und flössen sie nicht, stünde es schlimm für die, die nicht an den goldenen Tischen sitzen. Die Methoden verbrauchen sich, die Reize versagen. Neue Probleme tauchen auf und erfordern neue Mittel. Es verändert sich Wirklichkeit. Um sie darzustellen, muss die Darstellungsart sich ändern. Aus nichts wird nichts, das Neue kommt aus dem Alten, aber es ist doch neu. Die Unterdrücker arbeiten nicht zu allen Zeiten auf die gleiche Art. Zitat Ende. Es kann also mit Brecht kein Zurück geben. Weder zu einem der Theaterästhetik vergangener Zeiten hinterhertrauernden Realismusbegriff, noch zu einem streng hierarchischen und abgeriegelten Stadt- und Staatstheaterbetrieb, der vor allem das bürgerliche, weiße, männliche Subjekt repräsentiert und dessen Entstehung in Deutschland historisch untrennbar mit der Entstehung der deutschen Nation verbunden ist. Und auch nicht zu einem gerne verklärten fordistischen Wohlfahrtsstaat, der nicht nur mit Stabilität und Sicherheit assoziiert wird, sondern, wie es unter anderem Angela Mitropoulos auf den Punkt brachte, auf koloniale Formen der Akkumulation, Rassismus und Sexismus beruhte und unter heutigen Bedingungen weder möglich noch wünschenswert wäre. Kein Zurück zu einer Welt der Nationalstaaten und der Grenzen, in der Globalisierung und Digitalisierung, mögen sie für viele auch noch so angsterweckend sein, rückgängig gemacht werden könnten oder sollten und in der, wie von Trump in seinem Wahlkampf gefordert, eine Rückkehr zum Kohleabbau forciert werden könnte, um frühere Größen und Machtverhältnisse wiederherzustellen. Viel eher sollte überhaupt dann Vorsicht geboten sein, wann immer einem vermeintlich besseren Früher nachgetrauert wird. Und jetzt wird es ein bisschen popkulturell. Oder, um es in den knappen und zugespitzten Worten des Rap-Duos mit dem selbstironischen Namen zugezogen maskulin zu sagen, früher war es schlecht, früher gab es Hitler. Zweiter Punkt. Brechts Realismus der Möglichkeit. Nicht als Anleitung, sondern als Inspiration. Dementsprechend gilt es auch daran zu erinnern, dass Brecht sich in der sogenannten Expressionismusdebatte ab Mitte der 30er Jahre gegen den Kreis um Georg Lukács, welcher eine Rückkehr, es wird ein bisschen polemisch gegen Lukács, was aber sehr stark von Brecht hier kommt, also ich weiß, dass das nachher bestimmt für Zündstoff sorgen wird. Also eben Brecht fordert gegen Lukács, welchem er unterstellt, eine Rückkehr zum Realismus des frühbürgerlichen Romans zu fordern, um mit Langsamkeit und Einfühlung in das Individuum der immer schneller voranschreitenden Entfremdung entgegenzuwirken, eine gänzlich andere Vorstellung von Realismus und verteidigte diese Vorstellung, der wir heute nicht nur aufgrund ihrer Wandelbarkeit im Verhältnis zum Neuen und zur Technologie ein größeres Interesse entgegenbringen sollten, sondern vor allem auch aufgrund ihrer klaren antifaschistischen Haltung. Zu einem geschichtlichen Zeitpunkt, größte Aussichtslosigkeit, erklärte Brecht polemisch, Zitat, mit einer einzigen Handbewegung wischt er, Lukács, die unmenschliche Technik vom Tisch. Er kehrt zurück zu den Vätern, beschwört die entarteten Sprösslinge, ihnen nachzueifern. Die Schriftsteller finden einen entmenschten Menschen vor, sein Innenleben ist verwüstet, er wird im Hetztempo durch sein Leben gehetzt, so müssen die Schriftsteller eben doch sich an die alten Meister halten, reiches Seelenleben produzieren, dem Tempo der Ereignisse in den Arm fallen, durch langsames Erzählen, den einzelnen Menschen wieder an den Mittelpunkt der Ereignisse stoßen, durch ihre Kunst und so weiter und so weiter. Dass diese Vorschläge nicht zu praktizieren sind, ist offenbar, sagt Brecht. Wenn Brecht hieran anschließend jedoch die Chance eines Auswegs in der aufstrebenden Klasse des Proletariats, im Ausbau der Technik und der Mobilisierung gerade in der Sowjetunion verortet, welche der Entmenschlichung durch den Kapitalismus in seiner faschistischen Phase entgegentreten könne, so konnte er noch beherzt dazu aufrufen, Zitat, nicht an das gute Alte, sondern an das schlechte Neue anzuknüpfen. Zitat Ende. In der aktuellen Situation, in der wir heute stecken, in der die erniedrigten Reste der von Brecht noch als aufsteigend bezeichneten Arbeiterinnenklasse längst für den Brexit, Hofer oder Le Pen stimmen und auch aus Moskau alles andere als hoffnungsverwarten ist, lassen sich diese unter spezifischen historischen Umständen getroffenen Äußerungen jedoch nicht ohne Unbehagen zitieren. Was Brecht in den 1930ern über den Realismus schrieb, gilt heute in gewisser Weise jedoch für ihn selbst. Zitat: Ihn zu einer Formsache machen, ihn mit einer, und zwar alten Form verknüpfen, heißt ihn sterilisieren. Zitat Ende. Dementsprechend gelte es nicht nur in der Interpretation der Verhältnisse, sondern auch in konkreten Handlungen, sich als Realistinnen zu verhalten. Schließlich sollte, so Brecht, Hegels alte, von Brecht in seinem Svendborger Exil über den Schreibtisch platzierten Satz, dass die Wahrheit konkret sei, von Realistinnen nicht außer Acht gelassen werden. Denn, ich zitiere wieder, man sollte den Realismus, mit dem die Literatur der Antifaschisten steht und fällt, nicht zu einer Formsache degradieren. Man sollte auch als Kritiker Realist sein, nicht nur für Realismus sein. Zitat Ende. Aber was heißt das nun konkret? In einer zentralen Stelle von Volkstümlichkeit und Realismus, und die Frage der Volkstümlichkeit ist auch heute entscheidend, wenn wir erneut über antifaschistisches Theater nachdenken müssen, gibt Brecht zunächst folgende, sich einem Formalismus versperrende Definition von Realismus. Er schreibt: Wir werden nicht nur dann von realistischer Schreibweise sprechen, wenn man zum Beispiel alles riechen, schmecken, fühlen kann, wenn Atmosphäre da ist und wenn Fabeln so geführt sind, dass seelische Expositionen der Personen zustande kommen. Unser Realismusbegriff muss breit und politisch sein, souverän gegenüber den Konventionen. Realistisch heißt, den gesellschaftlichen Kausalkomplex aufdeckend, die herrschenden Gesichtspunkte als die Gesichtspunkte der Herrschenden entlarvend, vom Standpunkt der Klasse aus schreibend, welche für die dringendsten Schwierigkeiten, in denen die menschliche Gesellschaft steckt, die breitesten Lösungen bereithält. Das Moment der Entwicklung betonend, konkret und das Abstrahieren ermöglichend. Zitat Ende. Das ist wohl die berühmteste Brechtsche Realismus-Zitatstelle, die so weit so bekannt ist und doch so schwer zu machen. Sich des Umfangs und der Komplexität dieser Anweisung bewusst, ging Brecht jedoch noch einen Schritt weiter, indem er den Künstler zusätzlich zu diesen inhaltlichen und politischen, die sozioökonomischen Realitäten und Zusammenhänge betreffende Fragen dazu aufruft, Zitat, auch seine Fantasie, seine Horizonte. Halt das jetzt schlimm gerade? Okay, das klang für mich nur so. Er ruft den Künstler auch dazu auf, seine Fantasie, seine Originalität, seinen Humor, seine Erfindungskraft dabei einzusetzen. Dieser dem Wärmestrom entsprechende Einsatz beeinträchtigt für Brecht jedoch keineswegs den realistischen Gehalt. Stattdessen komplettiert er erst, was ich eben einen Realismus der Möglichkeit, der Fantasie, des Sensualismus und der Imagination nennen möchte. Denn die Wirklichkeit könne laut Brecht auf dem Theater nicht nur, Zitat, in sachlicher und in fantastischer Form, Zitat Ende, dargestellt werden. Es ließe sich etwa auch, Zitat, bei Shelley sehen, dass die realistische Schreibweise keinen Verzicht auf Fantasie noch auf echte Artistik bedeutet. Nichts hindert auch die Realisten Cervantes und Swift, Ritter mit Windmühlen kämpfen und Pferde Staaten gründen zu lassen. Zitat Ende. An anderer Stelle verdeutlicht Brecht anhand desselben Beispiels, ich zitiere wieder, Realismus ist auch nicht etwa gleichbedeutend mit Ausschaltung der Fantasie und Erfindung. Der Don Quixote des Cervantes ist ein realistisches Werk, da er die Überholtheit des Rittertums und des ritterlichen Geistes zeigt und doch haben niemals Ritter gegen Windmühlen gekämpft. Zitat Ende. Dritter Punkt. Imagine there is no capitalist realism. Mit Brecht das Gespenst des Fatalismus bekämpfen. Was aber, wenn Lenins Rede zur Beendigung des Krieges, welche im Fatzer-Kommentar als Referenzpunkt für Wirklichkeit dient, keine 100 Jahre später nicht nur diskreditiert und aus der Zeit gefallen, sondern gar nur noch wie aus einem Revolutionsmärchen entnommen scheint? Wenn seine berühmte Frage, was tun, bloß noch Schulterzucken auslöst und aufgrund empfundener Ohnmacht, Erschöpfung und Orientierungslosigkeit längst auch kritische oder vermeintlich kritische Intellektuelle, Künstlerinnen und Aktivistinnen dem Gespenst des Fatalismus verfallen? Wenn sich der Kapitalismus nicht nur als bestens dazu in der Lage erwiesen haben dürfte, sämtliche Kritik in seine Verwertungslogik zu überführen, sondern utopisches Aufbegehren, geschweige denn eine emanzipatorische Systemalternative, unter den Bedingungen des kapitalistischen Realismus nicht einmal mehr vorstellbar sind. Oder wenn es, wie Heiner Müller schon in den 90ern feststellte, im Kapitalismus einen derart komplexen und umfassenden Grad der Unterdrückung gibt, der als Freiheit empfunden wird. Was lässt sich also unter diesen veränderten Bedingungen mit Brecht und seinem Realismus der Möglichkeit anfangen? Könnte er womöglich dazu beitragen, die gleichermaßen fehlende wie dringend nötige politische Vorstellungskraft wieder anzuregen und den vermeintlichen Realismen, von Alternativlosigkeit oder falschen Alternativen durch ein emanzipatorisches Element brüchig machen, indem etwa, wie in dem in repressiven vorrevolutionären Zeiten situierten Stück Die Mutter, daran erinnert wird, dass aus einem vermeintlichen Niemals ein Heute noch werden könne. Denn, ich zitiere aus der Mutter, das Sichere ist nicht sicher, so wie es ist, bleibt es nicht. Zitat Ende. Ein erster Schritt in die Richtung der Deserteure aus dem Fatzer-Fragment, also Zitat, vorwärts, nach links, ihr Arschlöcher, Zitat Ende, bestünde wohl im Versuch, Orientierung zu erlangen, also darin, wie es ebenfalls im Fatzer-Material heißt, seine eigene Lage und Verwendung zu analysieren und herauszufinden, an welcher Stelle der Erde man eigentlich weshalb gelandet ist. Es geht also darum, aus der Dunkelheit des Tanks zu kriechen. Und das beginnt in einem Vortrag sehr oft mit einer Begriffserklärung oder dem Versuch einer Gegenwartsanalyse. Der bereits erwähnte und in aktuellen Debatten mittlerweile oft vorausgesetzte Begriff des kapitalistischen Realismus geht ursprünglich auf eine Gruppe westdeutscher Pop-Art-Künstler zurück, welche diesen Mitte der 60er Jahre auf parodistische Weise dem sozialistischen Realismus gegenüberstellte. 20 Jahre später kehrte er als Revenant in der Werbeliteratur wieder und zuletzt verwendete der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher den Begriff 2009 in seiner 2013 ins Deutsche übersetzten Flugschrift Kapitalistischer Realismus ohne Alternative in einer seither viel beachteten Interpretation als, Zitat, eine Art alles durchdringende Atmosphäre, die nicht nur die Produktion von Kultur bestimmt, sondern auch die Regulation von Arbeit und Bildung. Er wirkt eher wie eine unsichtbare Barriere, die unser Denken und Handeln einschränkt. Zitat Ende. Es handelt sich von daher um ein präventives Formatieren und Gestalten von Begehren, Ansprüchen und Hoffnungen durch eine kapitalistische Kultur, wodurch auch das bloße Denken von Alternativen über diese hinaus verunmöglicht werde. Zur Veranschaulichung der sich hieraus ergebenden ideologischen Dimension verwendet Fischer den sowohl Frederick Jameson als auch Slavoj Žižek zugeschriebenen Satz, wonach es mittlerweile einfacher geworden sei, sich das Ende der Welt vorzustellen als jenes des Kapitalismus, und ergänzt, ich zitiere, dieser Slogan fasst treffend zusammen, was ich unter kapitalistischem Realismus verstehe. Das weit verbreitete Gefühl, dass der Kapitalismus nicht nur das einzig gültige politische und ökonomische System darstellt, sondern dass es mittlerweile fast unmöglich geworden ist, sich eine kohärente Alternative überhaupt vorzustellen. Zitat Ende. Dabei ist das Erträumen, das tatsächliche Entwerfen oder auch nur das Beharren auf gesellschaftliche Alternativen über die personalisierte Ebene hinaus immer aufs Engste damit verbunden, was für möglich gehalten werden kann. So definieren Max Haven und Alex Kashnabish die radikale Vorstellungskraft, auf deren Suche sie sich in ihrem gleichnamigen Buch begeben, folgendermaßen. On the surface level, the radical imagination is the ability to imagine the world, life and social institutions not as they are, but as they might otherwise be. It is the courage and the intelligence to recognize that the world can and should be changed. Wie aber diese politische Vorstellungskraft anregen? Angestoßen durch das Scheitern der Occupy-Bewegung befragte marxistische Wirtschaftswissenschaftler und Automobilarbeiteraktivist Sam Gindin in seinem Ende 2013 erschienenen Text Art in the Age of Fatalism die Möglichkeit radikaler Kunstpraxis, eine Waffe gegen den gegenwärtigen Fatalismus sein zu können. Dabei bezieht er sich vor dem Hintergrund der wiedergekehrten Realismusdebatte explizit auf Brechts Theater, welches sich durch das Ausloten von Möglichkeitsräumen dem Fatalismus entgegenstellte. Gindin schreibt, The theater of Brecht seems too appropriate to our times because it challenges his audience to directly confront the issue of fatalism. Brecht's uncompromising starting point is that if we accept the social structures of capitalism, we are indeed left with the limited choices that undermine meaningful human agency. Brecht is concerned to encourage the feelings and thoughts that go beyond this and look to transforming those very parameters. Art then becomes a weapon against fatalism. Brecht setzt sich im Fatzer-Kommentar eben genau mit dieser Schaffung von Möglichkeitsräumen durch die Beobachtung und Einnahme bestimmter Haltungen und Gesten auseinander. Die Frage, die schon zu Beginn hier gestellt wurde, wann der Gang des Fatzer durch die Stadt Mülheim eine Wirklichkeit sei, obwohl womöglich nie ein Mann Fatzer durch die Stadt Mülheim gegangen ist, wird damit beantwortet, dass genügend viele, genügend gute Leute, die genügend aufgeklärt sind, den Gang des Fatzer als wahrhaftig erkennen müssen, um ihn als mögliche Wirklichkeit anzuerkennen. Eine tatsächlich widerständige Theaterpraxis müsste sich aber nicht nur weigern, den herrschenden Fatalismus performativ mit hervorzubringen und festzuschreiben, sondern alternative Denk- und Sprachräume gleichermaßen verteidigen und permanent neu erschaffen und eine radikale Weiterentwicklung politischer wie künstlerischer Institutionen und Praktiken verlangen. Bedroht werden könnte die, wie es einem Guss wirkende Atmosphäre des kapitalistischen Realismus, von daher auch am ehesten, indem aufgezeigt werde, dass des Kapitalismus, Zitat, augenscheinlicher Realismus eben keiner ist, Zitat Ende. Oder in anderen Worten, dass er weder vernünftig noch gemäß des vorhin zitierten brechtschen Realismusbegriffs realistisch ist. Viel eher ginge es im Namen einer emanzipatorischen Politik, und an diesem Punkt verweist Fischer explizit auf Brecht, darum, Zitat, den Anschein einer natürlichen Ordnung zu zerstören und das als notwendig und unausweichlich Dargestellte als reine Kontingenz aufzudecken. Zitat Ende. Ganz ähnlich erklärte Heiner Müller bereits 1991 in einem Interview das dem künstlerischen Spiel mit Realität innewohnende subversive Potenzial folgendermaßen. Zitat. Der Künstler spielt mit den Strukturelementen, setzt die Realitätspartikel neu zusammen, hebt die Realität partiell auf. Kunst ist eine Gefahr für das Bestehende. Mit Realität zu spielen ist eine subversive Haltung, zersetzt die Realität. Der Boden der Tatsachen, auf dem man leben muss oder glaubt, leben zu müssen, wird mit allen Mitteln verteidigt. Kunstwerke wirken, indem sie die Schwerkraft des Alten aufheben. Was als Realität empfunden wird, ist immer das Tradierte. Zitat Ende. Über 80 Jahre nach Benjamins Überlegungen zum Autor als Produzenten, welche viele Sackgassen aktueller Repräsentationsdebatten vorwegnahmen, sollte klar sein, dass dies jedoch nur für Arbeiten und Kulturschaffende gilt, die sich nicht nur kritisch, nur für Arbeiten und Kunstschaffende gilt, die sich nicht nur kritisch mit der Verfasstheit der herrschenden Verhältnisse auseinandersetzen, sondern sich zudem der eigenen Einschreibung und Position in diese bewusst sind. Passend zu Müllers Einschätzung der künstlerischen Zersetzung von Realität argumentiert auch Alenka Supancic, dass eine gewisse Skepsis gegenüber jeglicher sich als natürlich präsentierenden Realität bereits aus psychoanalytischer Perspektive berechtigt wäre. Gerade auch in einem sich als postideologisch präsentierenden Zeitalter. Sie erläutert, Zitat, das Realitätsprinzip ist nicht auf natürliche Art und Weise damit verbunden, wie die Dinge nun mal sind. Das Realitätsprinzip ist selbst schon ideologisch vermittelt. Man könnte sogar behaupten, dass es die höchste Form der Ideologie ist, eine Ideologie, die sich selbst als empirische Tatsache oder als biologische, ökonomische Notwendigkeit präsentiert, bei der wir dazu tendieren, sie nicht als ideologisch wahrzunehmen. Genau an dieser Stelle sollten wir am wachsamsten gegenüber der Funktionsweise von Ideologie sein. Zitat Ende. Wie in Brechts Fatzer müsste von daher also wiederholt darauf insistiert werden, dass ein stetiges Suchen nach Löchern aus der Herrschaft der Realität, dass es ein ständiges Suchen nach Löchern aus der Herrschaft der Realität bedürfe. Schließlich wäre Alain Badiou zufolge die Möglichkeit des Unmöglichen gar der Grund der Politik, zumal sie sich massiv dem entgegensetzte, was heute gelehrt werden würde, nämlich, dass sie, also die Politik, Zitat, die Verwaltung des Notwendigen ist. Die Politik beginnt mit der gleichen Geste, mit welcher Rousseau die Gründung der Ungleichheit aufdeckt, alle Tatsachen beiseite zu lassen. Zitat Ende. Vierter und letzter Punkt, Post-Fact-Fatzer, Selbstkritik eines Realismus der Möglichkeit oder warum Realismus antifaschistisch bleiben muss. In einem historischen Moment wie dem jetzigen, in dem, wie schon im Fatzer, Geister nicht nur aus Vergangenheit, sondern aus Zukunft ebenso zu kommen drohen, erfordert eine alternativenbeschwörende, das Realitätsprinzip zurückweisende und die Überwindung der Macht der Fakten einfordernde Argumentation selbst eine genaue Überprüfung, Konkretisierung und stärkere Konturierung, um einer Indienstnahme dieser Praxis durch gegenläufige Bewegungen entgegenzuwirken. Denn die Suche nach vermeintlichen Alternativen oder in der Sprache des Fatzer-Fragments, die Suche nach dem Loch, wird bis dato vor allem nationalistisch beantwortet. Die Partei, die die Alternative gleich im Namen trägt und die Wahlplakate mit dem Slogan Realisten wählen AfD, sind leider nur ein Ausdruck davon. In den aktuell weltweit durchgeführten rassistischen Kampagnen, welche sich wenig um Fakten und Argumente kümmern, als populäres Beispiel seien die von der Leave-Kampagne zur Befürwortung des Brexits falsch korporierten wöchentlichen Zahlungen in Höhe von 350 Millionen Pfund an die EU angeführt, werden die Wählerinnen vor allem dadurch angesprochen, dass ihnen nach jahrzehntelanger Predigt von ökonomischen Sachzwängen und vermeintlicher alternativloser Austerität versprochen wird, dass eine sie von ihrer Ohnmacht befreiende Alternative gerade darin bestünde, der Technokratie eben nicht die rote, sondern die nationale Karte zu zeigen. Der wohl schlagkräftigste Slogan der Brexit-Befürworterin lautete dementsprechend auch Take Back Control. Dass, wie es abermals im Fazitfragment heißt, die Erkenntnis an einem anderen Ort gebraucht werden kann, als wo sie gefunden wurde, dass Theorien, Ansätze und Methoden, unabhängig davon, wie emanzipatorisch sie sich selbst einordnen, zunehmend schwerer davor bewahrt werden können, von gesellschaftlichen Gegenspielerinnen zum falschen Zwecke eingesetzt, um missbraucht zu werden, lässt sich aktuell etwa auch daran beobachten, wie Gramsci's Hegemonietheorie erschreckend erfolgreich von Neurechten angewendet wird. Aber selbst Brecht scheint weder von einer solchen Vereinnahmung noch vor Querfront-Avancen sicher zu sein. So bezieht sich zum Beispiel der sich als nationalkonservativ bezeichnende französische Philosoph Renaud Camus und durch ihn auch der Front National und die militante identitäre Bewegung und das mit dieser eng verbundene sogenannte Institut für Staatspolitik in seinem Konzept des großen Austauschs auf Brechts Gedicht Die Lösung von 1953. Nochmal was tun. Neben dem nötigen, aber eher passiven Akt des Verteidigens müsste es jedoch vor allem darum gehen, theoretisch wie praktisch neue Methoden zu entwickeln, die nicht nur eine Kritik des Theaters und eine Kritik der Verhältnisse erlauben, sondern auch die Entwicklung und Erweiterung emanzipatorischer Vorstellungskraft mit künstlerischen Mitteln kultivieren könnten. Zumal ein Realismus der Möglichkeit, der nicht nur den Kältestrom, sondern auch den Wärmestrom beachtet, um diesen nicht den Faschistinnen zu überlassen, sich eben auch mit der sozialen Frage und der alltäglichen Not befassen muss. Wie in der Mutter sind das Fleisch, das in der Suppe und die Kopeke, die vom Lohn fehlen, wichtig. Diese alltäglichen Symptome müssen ernst genommen und ihre Ursachen durchschaut und gemeinsam bekämpft werden, wobei wiederum der mit dem Brechtschen Theater verbundene, genussvolle Lehr- und Lernprozess behilflich sein könnte. Gerade da der nur allzu berechtigte Ärger über den fehlenden Lohn oder die schlechten Wohlverhältnisse eben nicht automatisch zu einer emanzipatorischen Politisierung führen muss. Brecht entwickelte daher einen diesseitigen, sensualistischen, nützlichen Realismus, wie auch der vermeintliche Egoist Fatzer ihn einfordert. Zitat: Das sinnenfreudige Moment des Realismus, seine Diesseitigkeit, ist sein bekanntestes Kennzeichen. Die körperlichen Bedürfnisse spielen für den Realisten eine riesige Rolle. Es ist geradezu entscheidend, wie weit er sich von den Ideologien, den Moralpaukereien losmachen kann, welche die körperlichen Bedürfnisse als niedrig brandmarken. Die Sinnesfreudigkeit tritt freilich in unserer Zeit der Ausbeutung des Menschen durch das Menschen als Beschäftigung mit dem Hunger, der schlechten Wohnung, der sozial initiierten Krankheit, der Perversion der Sexualverhältnisse auf. Eine Beschäftigung mit diesen Prozessen ist jedoch nicht nur realistisch, wenn sie als gesellschaftliche Prozesse erkannt werden. Zitat Ende. Für sich allein, noch kein Kennzeichen des Realismus, dürfte der Sensualismus Brecht zufolge jedoch auf keinen Fall vernachlässigt werden. Denn diese Verankerung im Materiellen, welche zugleich Fragen der sozialen Reproduktion mit berücksichtigt, bewahrt meines Erachtens Brechts Realismus der Möglichkeit, eben davor ohne Realität und Alltagsbezug zu bleiben und so etwa Sorgearbeit den Rechten zu überlassen. In diesem Zusammenhang lohnt es womöglich auch, sich an einen Begriff von Wolfgang Heise zu erinnern, der an dieser Universität von 1963 bis 1985 utopische Philosophie lehrte. Mit ihm wäre Theater in Anlehnung an Brechts Lehrstückmodell als Laboratorium der sozialen Fantasie zu verstehen. In solchen Laboratorien sozialer Fantasie oder sozialer Imagination könnten unter kollektiven und solidarischen Bedingungen Gegenerzählungen und andere der rechten Hegemonie entgegengestellte Narrationen, die gleichermaßen auf Wissen und Alltagserfahrung aufbauen, nachvollziehbar und eine ansprechende Darstellung erfahrend generiert werden. Vielen Dank. Können wir jetzt polemisch dagegen sagen, auch nicht nur Hitler, sondern auch Brecht war ein weißer Mann, der sozusagen sich Gedanken gemacht hat und du knüpfst ja trotzdem am besten seinen Gedanken an. Ich glaube, also worauf ich raus will, ist tatsächlich die Frage, es nicht so einfach ist zu glauben, jegliches in Zukunft, die Vergangenheit werde einen zurück. Und gerade wenn du Leute wie Benjamin zitierst, gibt es ja sehr viele Konzepte, die in anderen Bezug zur Vergangenheit da auch vorgedacht haben, so wie den Begriff des Eingedenkens der Rettung oder des Knappgegolten. Und das war mir jetzt im Vortrag noch nicht so ganz klar, wie das sozusagen zusammengeht. Okay, vielen Dank. Hört ihr mich jetzt auch so, ja, oder? Wenn ich jetzt normal spreche, ohne. Weil dann würde ich auch irgendwie vielleicht mal. Oder ich bleib dran. Gut, ich bleibe doch hier, damit man mich auf jeden Fall hört. Also ich hatte gleich danach auch auf Müller verwiesen und auf das Konzept des Dialogpartners und Dialogzerstörers der Geister und der Gespenster und auch noch einmal explizit gesagt, dass es eben nicht darum geht, jetzt alles ad acta zu legen, was mal gedacht wurde, sondern dass es halt eher darum geht, diese natürlich sich von diesen Gespenstern und Geistern heimsuchen zu lassen und an Punkten auch anzuknüpfen, die wichtig sind, nur dass es eben kein direktes Zurück ist. Also natürlich darum geht, die Formen weiter zu beleben, zu überlegen, welche Elemente nehmen wir davon mit und welche bringen uns auch in der jetzigen Situation was. Aber eben ein Verlassen eines strengen Formalismus oder eines direkten Zurück, egal zu welchem Punkt, auch wenn er mal irgendwie ein emanzipatorisches Versprechen in sich hatte, das ist einfach nicht kein, ich glaube, das ist eine Vorstellung, deswegen habe ich dann auch das Beispiel gebracht mit dem Wohlfahrtsstaat, dass im Moment sehr oft darüber gesprochen wird, dass da und da war es besser und genau da kann man wieder zurückgehen und da weitermachen. Und das stimmt natürlich nicht, das funktioniert nicht. Und es ist wichtig, dass man die Vordenkerinnen vor Augen hat und die historischen Kämpfe vor Augen hat und sich auf die bezieht, aber man muss natürlich trotzdem heute etwas anderes damit machen. Also das war dann auch dieses Brecht-Zitat, dass natürlich aus nichts nichts entsteht und dass man natürlich quasi das Alte mitnehmen muss, aber dass man trotzdem was Neues daraus machen will, das deswegen neu ist, auch wenn es sich aus dem Alten speist bis zu einem gewissen Grad. Ich kann das auch noch unterstützen, also das allein schon, es ist einfach nicht realitätsgerecht. Ja? Also es gibt zumindest die großen Forderungen im Moment nach Rückkehr zu New Deal oder irgendwie Keynesianismus und so weiter, das noch einfach völlig außer Acht, dass der Kapitalismus Eigendynamik hat und irgendwie heute nicht 70er ist, wir keine, wir sind einfach, also sozusagen, dass es eine strukturelle Krise gibt, in der strukturellen wirtschaftlichen Situation völlig anderes und irgendwie so eine Politik nicht nur wiederbelebt werden kann. Also ich bin jetzt nicht wirklich in der Literaturwissenschaft zu Hause, deswegen kann ich das jetzt auch schlecht beurteilen, wie das dort gemacht wird. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der eine Teil, in dem ich mich sehr stark eben auf Brecht und auf diese ganzen Expressionismus-Realismus-Debatten Zitate bezogen habe, ob das jetzt für dich schon in diese Richtung ging, oder? Also das wäre sozusagen die erste Auslösung mit einem traditionellen, fiktiven Realismus-Begriff. Mhm. Also mir war es ja auch wichtig, deswegen habe ich ja auch diese Kritik drin gehabt, die auch eben dieses Zurück auch sehr, sehr skeptisch betrachtet, dass ich das Gefühl habe, eben, dass man auch, also diese ganze Debatte ist ja auch nicht neu. Also das ist ja eine Debatte, die gab es in den 30ern, die gab es davor schon, die gab es dann, also es gab ja auch, glaube ich, schon dreimal Bewegungen, die sich neuen Realismus nannten. Und ich fand es aber auch wichtig, dass man eben auch heute sehr oft mit Realismus etwas sehr Negatives verbindet. Also dass gerade eben, wenn, deswegen war auch das ist ein bisschen so die Eingangspforte, über die ich jetzt eben den kapitalistischen Realismus auch reingeholt habe, dass in diesen ganzen Predigten neoliberaler Politikerinnen und Ideologen, die wir einfach seit Jahrzehnten hören, ständig gesagt wird, man muss realistisch sein, man muss akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind, man kann dagegen nichts tun und so weiter und so fort. Und das fand ich aber auch sehr spannend, diese Realismusbegriffe gegeneinander zu setzen. Natürlich führt das auch zu einer Verwirrung, weil natürlich dann Realismus sehr oft als etwas Einschränkendes angenommen wird. Ich glaube, du warst auch vorhin diejenige, die sich für Lukács sehr stark eingesetzt hat und sich darüber beschwert hat, dass Lukács da auch sehr oft Unrecht getan wird. Und bei Brecht ist es ein bisschen ähnlich, dass also sehr, für sehr, sehr viele Menschen, die jetzt keine Brecht-Fans sind, ist Brecht immer noch der erhobene Zeigefinger und eine sehr, also wird mit einer sehr einschränkenden, indoktrinierenden Form in Verbindung gebracht. Und das stimmt natürlich so nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, diesen, ich weiß auch nicht, ob es gerade Sinn macht, diesen Begriff eben aufzubrechen und eben auch gerade damit in Verbindung zu setzen, was heutzutage auch sehr gemeinläufig oft als Realismus verstanden wird. Für mich, ich habe das jetzt so verstanden, dass, genau, im Titel steht ja der Name der Vorstellungskraft von kapitalistischem Realismus. Ich würde aber eher sagen, dann sollte man sagen, kapitalistische Realität, weil aus der Perspektive, wenn du sagst, Realismus ist ein Begriff, der dynamisch bleiben soll, kritisch, dann würde ich ja sagen, wenn man das so beschreibt, dann wäre es ja eben, geht es dafür, die Vorstellungskraft, und also ich glaube, das ist ein politisches Ding, was ich nicht verstanden habe, wenn man sagt, eben, es gibt Alternativen und Realismus sagt, es gibt es, dann würde man eigentlich sagen, Leute, die sagen das nicht, die sehen das als, es ist einfach so, Kapitalismus, man wäre es ja Realität, dass sie es als Realität verstehen. Nur einfach, ich wollte fragen, ob das. Ja, also es ist eben kein Begriff, der von mir kommt, sondern eben ein Begriff, den ich von einem anderen Theoretiker verwende und zitiert habe und deswegen, also ich verstehe auf jeden Fall, was du inhaltlich sagen möchtest, aber dadurch, dass ich jetzt eben quasi einen fixen Begriff hier verwende und quasi zeige, inwiefern man eben vielleicht mit dem Brechtschen Realismusbegriff dagegen ankommen könnte, verstehe ich, also ja. Marc Fischer hat da, glaube ich, also ist ein Kulturtheoretiker, der jetzt halt auch kein, also der auf jeden Fall ein sehr spannender Analytiker ist, aber der jetzt halt weder Literaturwissenschaftler noch Theaterwissenschaftler ist natürlich, der eigentlich eher über Film schreibt. Und also ich glaube auch nicht, dass jetzt dieser Begriff jetzt irgendwie bei ihm jetzt vorher, also das ist eher wirklich eine Umschreibung von dem jetzigen Zustand. Also das knüpft jetzt nicht an irgendwelche Realismusdebatten an. Also er bezieht sich zwar schon auf Brecht, aber jetzt nicht auf eine Art und Weise, wie wir jetzt heute hier über Realismus nachgedacht haben. Also das ist eher so ein Begriff, den er wirklich auch nimmt, eben über diese Pop-Art-Schiene. Sehr spannend eben auch, dass es zwischendurch mal in der Werbeindustrie quasi eine Rolle gespielt hat, im Management. Ja, aber es ist quasi keine. Gut, einfach eine Informationsfrage. Und zwar geht das, was du jetzt hier uns vorgestellt hast, Realismus der Möglichkeit, da geht es jetzt auch irgendwie darum, dass da was verbunden wird mit Sensualismus. Also was über Aufdeckung von Herrschaftsverhältnissen, von Sachzwängen und so weiter hinausgeht. Da würde ich einfach wissen, da hast du jetzt von genussvollem Lernen gesprochen, du hast von Fantasie gesprochen, du hast von Kontingenzerfahrung gesprochen und ich glaube noch zwei, drei andere Sachen. Kannst du da noch ein bisschen genaueres was zu sagen? Weil das wirkt alles sehr allgemein, was man vielleicht unter Ästhetik, Rezeptionsästhetik irgendwie fassen könnte, aber ich weiß nicht ganz genau, was du damit meintest. Also ich habe da mehrere Brechts quasi vermischt. Also eben einerseits den Lehrstück Brecht. Das ist auch dieses berühmte Zitat, eben zu lernen und zu lehren. Gerade das Lehrstück ist wahrscheinlich eines der am meisten missverstandenen Arbeitsphasen von Brecht. Und das ist eigentlich das, was das war, worauf er am Ende seines Lebens auch wieder zurückgekommen ist und was ihm eigentlich auch am wichtigsten war. Und das Problem mit dem Lehrstück ist, dass es als sehr starr und eben genau das ist, was als Zeigefinger Brecht irgendwie heute wahrgenommen wird. Dabei geht es aber beim Lehrstück zum Beispiel auch darum, dass es überhaupt keinen Zuschauer mehr gibt. Dass quasi alle, die beim Lehrstück dabei sind, Beteiligte sind. Und dass es eben darum geht, dass man eben einen Spaß daran hat und einen Genuss daran hat, zu gewisse Haltungen einzunehmen, sie durchzuprobieren und dadurch zu einem Lernen zu kommen. Das heißt, es ist quasi nie eine Form von einer Belehrung, die quasi von jemanden über ein Machtverhältnis weitergegeben wird, sondern etwas, was gemeinsam erarbeitet wird und was eben durch diese Erkenntnis, die gewonnen wird, durch einen gemeinsamen Prozess eben auch Freude bereitet und genussvoll ist. Gleichzeitig kommt das, also ich habe vorhin auch die Mutter als Beispiel gehabt, auch in anderen Stücken, die jetzt quasi nicht an sich der Lehrstückform entsprechen, auf eine gewisse Art und Weise vor. Wobei die Mutter jetzt auch ein Sonderfall einnimmt, weil die Mutter, wie Brecht selbst sagt, im Stil der Lehrstücke geschrieben ist und weil es auch darum ging, dass eben das Publikum war in eben vor allem Proletarierinnen, die auch darüber was lernen sollten, indem sie sehen, wie jemand anderer lernt. Das heißt, da geht es dann auch darum, dass man quasi diese Vorgänge auch ständig wiederholt und damit zu neuen Erkenntnissen kommt. Und der zweite Punkt war dieser sensualistische Brecht, also dieser Begriff kommt jetzt auch nicht von mir, sondern von Brecht selbst. Und da wollte ich darauf ansprechen, ich hatte ja zu Beginn auch ganz kurz, ganz knapp Bloch mit dem Kälte- und Wärmestrom erwähnt. Und da habe ich das Gefühl, dass sehr viele, also einerseits natürlich sehr viele linke Debatten, aber auch sehr viele Debatten um Realismus diesen Wärmestrom außer Acht lassen und sich vor allem auf den Kältestrom fixieren. Also dass vor allem es darum geht, mit einem kühlen Blick die Verhältnisse zu durchleuchten und was alles auch wichtig ist. Aber was eben auch dazu führen kann, dass eine andere Seite eben nicht angesprochen wird. Und das ist eben dieses Sensualistische, das ist dieses, wie sich diese Erkenntnisse im alltäglichen Leben äußern. Und das ist auch etwas, was nicht automatisch dazu führen muss, aber was eben dazu führen kann auch, dass, ja, dass man vielleicht auch lieber oder dass Leute vielleicht dazu tendieren, eher einfachen Antworten zu folgen oder zu vertrauen, bevor sie mal irgendwie drei Bände Kapital lesen wollen. Und da ist vielleicht etwas, wo Brecht auch etwas tun kann, wenn eben quasi über diese genussvolle Art und Weise, eben auch über Spaß, das ist eben auch Theater, nicht nur ein Erkenntnisinstrument ist, sondern natürlich auch etwas, was Freude bereiten soll, was Komik beinhaltet, was ein Lachen über die Verhältnisse ermöglicht. Also dass über solche Methoden dann eben auch eine Wirkung entfaltet werden kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt konkreter war für dich oder... Jetzt, ja. Das klingt alles sehr, finde ich, immer noch so ein bisschen allgemein. Also sind das dann sinnliche Wahrnehmungsinhalte, die man zusätzlich vermittelt bekommt zu der Denkleistung, die das Theater bei Brecht der Möglichkeit hat, mit inszenieren. Naja, Theater ist ja nichts, was man jetzt irgendwie alleine liest. Also Theater ist ja schon immer ein anderes. Also es klingt natürlich nach einer sehr, dass man da eben gemeinsam ist, gemeinsam was erlebt und so weiter. Und dass das natürlich etwas anderes mit einem macht, als wenn man jetzt zum Beispiel den Stück Text alleine zu Hause liest. Ja, und dann noch das, was ich mit dabei hatte, war ja Fantasie. Fantasie soll ja auch mit vermittelt werden. Zählt das da auch mit rein zu dieser Art der gemeinschaftlichen, sinnlichen Wahrnehmung? Nee, die Fantasie war jetzt eben auch bei... Also, da habe ich jetzt einfach Brechts Realismusdefinition wiedergegeben. Da ging es darum, dass er eben sagt, dass es quasi Realismus eben nicht nur bedeutet, dass man jetzt eben gesellschaftliche Verhältnisse ablichtet, durchleuchtet und als veränderbar darstellt. Das ist schon gut und schön, aber das reicht nicht. Sondern es muss natürlich auch mit einer, da geht es jetzt wieder darum, dass man eben zeigt, dass, also deswegen war auch das Beispiel mit Cervantes, dass es eben auch zum Beispiel Pferd, also dass man einfach den Denkradius des Möglichen oder was für möglich gehalten werden kann, dadurch erweitert, dass eben auch vermeintliche Unmöglichkeiten als in diesem Rahmen als möglich dargestellt werden. Das ist genauso gut, wie man eben, wie die Welt, also das hilft natürlich dazu, dass man sich vorstellen kann, dass alles anders sein könnte, dass man die Welt verändern könnte, wenn man eben auch solche Erzählungen mit hineinnimmt. Also meine Frage, ja, aber das habe ich wirklich noch nicht ganz verstanden, warum jetzt der eine Realismus oder die eine Diskussion mit dem Realismus soll rückwärts gewandt sein oder eine andere ist es nicht. Das wurde so klang das ein bisschen an. Wobei ich das ja so verstehe, dass man ja durchaus, es gibt quasi diese Diskussion über Realismus, taucht immer wieder auf, weil das quasi, weil jemandes Erachtens so eine Art Korrektivfunktion hat, die immer wieder quasi dafür da ist, bestimmte Begriffe zu justieren und zu diskutieren. Und deswegen streitet man in der Regel ja auch um diesen Begriff, weil er natürlich überhaupt gar nicht klar ist. Er hat ja keine Evidenz erstmal an sich. Aber warum, das hat ja auch in der ganzen Realismusdebatte, so wie ich das verfolgt habe, noch niemand die Wiedererrichtung des rheinischen Kapitalismus gefordert. Aber warum zu sagen, warum ist das eine jetzt rückwärts gewandt und das andere nicht? Weil das ist wirklich noch nicht klar geworden. Da bin ich vielleicht auch, da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen, also wurde ich vielleicht missverstanden oder habe mich vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also es geht natürlich darum, dass ich jetzt nicht sagen, also ich wollte nicht sagen, dass jetzt über Realismus sprechen per se rückwärtsgewandt ist. Im Gegenteil, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht hier stehen und über Realismus sprechen. sondern es ging darum, dass man natürlich auch diesen, eben mit Brecht, diesen Realismusbegriff als wandelbar sehen muss und diesen Realismusbegriff natürlich auch verändern muss und eben auch nicht zu einem Formalismus werden lassen darf. Und das ist einfach eine Gefahr, die ich schon bei manchen Debatten im Moment so sehe, dass es auch sehr stark darum geht, also es gibt ein Unbehagen und eine Kritik an vielen aktuellen Tendenzen, die zum Teil meines Erachtens auch absolut gerechtfertigt ist, die aber nicht dazu führt oder weniger dazu führt, wirklich an etwas Neuem zu arbeiten oder zu, also dass es schon eine Tendenz gibt, etwas zu verteidigen oder etwas wieder zu rehabilitieren, was mal war. Und darin sehe ich schon auch politisch Schwierigkeiten. Das spiegelt sich auch wieder zum Beispiel, also das war auch der Bezug, also es gab in dem vorigen Vortrag, was ich auch sehr spannend und sehr wichtig fand, auch den Hinweis darauf, inwiefern das ja auch mit den aktuellen Arbeitsverhältnissen und so weiter zusammenhängt, also gerade das ganze Performance-Paradigma und so weiter. Und gleichzeitig kann es da aber meines Erachtens auch nicht darum gehen, jetzt irgendwie eine spezialisierte Arbeitsteilung zu verteidigen, sondern eigentlich muss es darum gehen, dass jeder nach seinen Verhältnissen und seinen Talenten vielleicht mal das eine, mal das andere machen kann, ohne dass es aber zu einer Beliebigkeit kommt im Sinne von, dass jetzt irgendwie nichts mehr ernst genommen wird. Aber es ist trotzdem ja, also die Utopie oder der Anspruch muss ja trotzdem über das hinausgehen, was wir vielleicht mal hatten oder was vielleicht mal schon gedacht wurde. Es muss ja trotzdem unter heutigen Bedingungen einfach weiterentwickelt werden. Und darum ging es mir eigentlich. Und deswegen habe ich ja eben auch diesen vielleicht etwas konfusen Move gemacht, dass ich quasi eben mit Brecht, also mit einem Geist, der aber immer für das Neue und mit dem Blick nach vorne war. Und das fand ich auch sehr spannend, dass Herr Radatz vorhin ja auch dieses Müller-Zitat ausgegraben hat, dass ja auch quasi diese, also die Fortsetzung ist von dem, was ich ja gesagt habe mit den Geistern als Dialog- und Gesprächspartner und Störer, wo dann eben auch drin gesagt wird, Nekrophilie ist die Liebe zur Zukunft. Also das geht natürlich nur mit der Vergangenheit und mit einem Blick in die Geschichte und einem Ernstnehmen von Geschichte. Es ist ja auch gerade ein Teil dieses Endes der Geschichte, dass man Geschichte auslöschen möchte. Und genau darum muss es ja gehen, dem gegenüber wieder eine andere Öffnung zur Zukunft hinzudenken, die natürlich auch ein Theater der Zukunft braucht und nicht die 1:1 die Realismusdebatte der 30er Jahre, die damals ja, die wichtig war und die tolle Ansätze hat, die sehr fruchtbar sind, aber und mit der eben, das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt in der ganzen Geschichte, eben auch wirklich mit einer Form von Antifaschismus zusammenfällt, der man sich heute auch nochmal ganz anders verhalten muss, wahrscheinlich bald wieder, aber es kann halt für mich dabei nicht stehen bleiben. Aber es ist natürlich ein wichtiger Schritt überhaupt erst wieder, dass überhaupt wieder über Realismus nachgedacht wird. Das ist natürlich ein Anfang. Du hast gerade mal den Arbeitsproblem erwähnt, das wollte ich ja noch einhaken, weil diese utopische Orientierung ist ja sympathisch natürlich, nur ich jetzt mal ein bisschen realistisch sprechen, um es mal das zu packen, wie es gerade läuft, finde ich es andererseits wirklich schwierig, so sich so klar gegen den autoritären Staatstheaterbetrieb zu richten. Das kann jetzt einerseits ästhetisch argumentieren, dass die Aufgabe von Arbeitszeiten durchaus nicht unbedingt ein Fortschritt sein muss, ästhetisch, das ist die eine Diskussion, die andere finde ich aber eine materialistische tatsächlich. Und das ist wirklich diese Arbeits- und Produktionsbedingungen. Da frage ich mich, ob eben das, was praktiziert wird, jenseits dieser großen Institutionen, was eben oft dann auch als eine freie Form verklärt wird, ja gerade nicht einfach in diesem utopischen Beispiel, beziehungsweise dem vielleicht sogar ferner ist, weil dort irgendwie eine Praxis herrscht und Bedingungen herrschen, die vernünftiges Arbeiten, das heißt kollektives Individuelles, eigentlich fast unmöglich machen oder total erschweren. Also Stichwort Globalisierung auch dort. Und eben der Verlust der Sicherheit, die jetzt das Arbeiten im gewerkschaftlich organisierten Betrieb bieten kann, die finde ich dann doch nicht so, das finde ich dann doch keinen so Ruf zurück, wenn man die verteidigt gegen die sogenannte Liberalisierung jetzt der Arbeitsverhältnisse. Auch da müsste man, finde ich, auf jeden Fall diesen Start machen, diese Forderung vielleicht zu formulieren, aber durchaus sich bewusst sein, dass es eine utopische Forderung ist und nicht und nicht der Gefahr erliegen, dann in der Affirmation eben genau dieser Gegenwart, die sehr verbreitet und sich auch bei den durchsetzten Verhältnissen zu verfallen. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich würde da gerne, also Brecht hat am Ende seines Lebens von etwas gesprochen, was er Theaterchen genannt hat und damit meinte er die Möglichkeit, dass zum Beispiel auch feste Ensemblemitglieder kleine Gruppen, mobile Gruppen bilden können, mit denen sie quasi auf eine andere Art und Weise auch arbeiten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man, also es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie, es geht jetzt auch nicht darum, jetzt irgendwie jetzt ein Modell gegen das andere irgendwie auszustellen oder auszuspielen oder zu sagen, also ich glaube, dass da im Moment eine sehr polemische Debatte vorherrscht, in der jetzt einerseits, also dass die Arbeitsbedingungen für Theatermachende sehr, sehr schwierig sind, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und das betrifft an Stadttheatern oder festen Häusern manche Menschen mehr als andere. Also sprich jetzt irgendwie gerade junge Schauspielerinnen zum Beispiel haben jetzt nicht unbedingt die besten Arbeitsverhältnisse und können so gut wie nicht mitentscheiden, was sie machen und werden darüber hinaus auch nicht besonders großig bezahlt. In der freien Szene ist es natürlich noch mal schwieriger, weil eben sehr, sehr viele Leute da komplett unbezahlt arbeiten und sich wahnsinnig ausbeuten. Das ist alles keine, das ist gar nicht der Punkt. Aber ich denke, dass es wichtig wäre, zu überlegen, warum gibt es Menschen, die sich selbst finden und eine andere Art von Theater versuchen zu machen. Und es wäre vielleicht spannend und wichtig zu sehen, wie sich Gruppen und Häuser aufeinander zubewegen könnten. Und das ist genau das, was Brecht dann eben auch am Ende seines Lebens verfolgt hat und worin er auch eine Chance für das Theater gesehen hat, dass man natürlich eben auch, und da gibt es auf jeden Fall Modelle, also da gibt es zum Beispiel sowas wie die Doppelpassförderung, bei der freie Gruppen sich mit dem festen Haus gemeinsam 2 Jahre zusammentun und Programm entwickeln und dann eben auch Ensemblemitglieder in die Produktion mit reinnehmen und so weiter. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall sehr fruchtbare Möglichkeiten, die man jetzt gar nicht so als Entweder-Oder sehen müsste. Also es Verdammt, bloß eine Ergänzung dazu. Und alle diese Theaterformen sind Staatstheater in diesem Land. Mhm. Weil keine freie Theatergruppe ohne irgendeine Förderung ihr Theater machen kann. Weil keine freie Gruppe zu den Einnahmen bekommt, dass sie das Theater machen kann. Und dass da Kommissionen sind und Leute sind, die diese Gelder vergeben, ist eine Struktur, die ein Staat ist. Und wir leben in einem Staat, der natürlich seine ideologische Herrschaft versucht zu verteidigen auf allen Ebenen und dazu gehört das Theater. Okay, ich würde sagen, wenn ein Test geht, würde das zum Beispiel. Was möchtest du? Ich habe dich jetzt verstanden. Wenn es kein Test gibt, ist das die letzte Frage. Ah ja, okay. Der notwendigen Rettung in der Hinsicht nicht verstehe, warum man sozusagen, nur weil es gerade irgendwie den Anschein nach etwas mehr Freiheit hat als die freie Szene, dann sozusagen das autoritäre Staatstheater retten sollte, sondern also diese Entweder-Oder-Alternative verstehe ich nicht, zumal du sie ja sozusagen in deinem Vortrag selber angegriffen hast als falsche Alternative und ich den Vortrag auch nicht in die Richtung irgendwie jetzt gehört habe, dass es da um eine Apologie der freien Szene geht, sondern eben halt auch um Entwicklung neuer Mittel, die so etwas wie die kritische Fantasie oder politische Vorstellungskraft überhaupt erst wieder ausbilden können. Und ist da nicht, also sozusagen auch, ja gut, also du hast es vielleicht etwas überstürzt mit dem Kein Zurück, aber du hast also über Müller sozusagen das Ausgraben der Toten. Und ich befrage mich von dem Potenzial, was mit denen untergegangen ist. Das scheint mir doch momentan relativ an der Tagesordnung zu sein, zumal sozusagen die darüber sich vielleicht Fantasie überhaupt wieder entzünden könnte. Denn mich inklusive scheint zumindest auch allen sehr zu mangeln gerade. Und der Weg zurück, um dann sozusagen über diesen Umweg in die Zukunft zu kommen und darin inklusive sozusagen eine Kritik beider schlechten Formen von Theater heute zu haben, sehe ich nicht als eine Möglichkeit an und hatte auch nicht den Eindruck, dass dein Vortrag jetzt irgendwie sozusagen nur das Staatstheater vernichten würde, um die freie Szene zu feiern. Nee, also danke. Also ich glaube auch nicht, dass ich das gemacht habe. Das war jetzt auch nicht die Intention der ganzen Geschichte. Also ich meine, die Frage, das wäre sowieso nochmal ein anderer Punkt, man könnte auch jetzt mal nur darüber sprechen, wie jetzt die politische Ökonomie von Theaterarbeit aussieht. Und das ist sowieso nochmal ein sehr, sehr, sehr, sehr weites Feld. Und es ging jetzt auch eben, also ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt hier passiert ist, es ging auch gar nicht jetzt um, also genau eben nicht um ein Entweder-Oder oder um einen, sondern eben darum zu gucken, wie man in der Situation, in der man jetzt steckt, und auch mit quasi, also es ist ja auch, es geht auch, also es war ja auch nie die Rede also im Sinne von mit dem Kein Zurück jetzt irgendwelche Institutionen abzuschaffen oder sowas, aber es ist ja eben genau mit Brechts Konzept eben, als also ich habe ja dieses Zitat gehabt mit die Zeiten Fließen und Flössen sind nicht Stimme schlimm für die, die nicht an den goldenen Tischen sitzen. Das geht ja darum, eben auch zu überlegen, wie sich auch, wie es auch eine Wandelbarkeit geben kann, eben in Institutionen und so weiter, dass man eben all das vielleicht mit einem neuen oder erweiterten Realismusbegriff auch verknüpfen kann und dass das wahrscheinlich sehr, sehr fruchtbar ist. Aber dass man vielleicht eben, deswegen hatte ich ja auch den Benjamin mit dem Autor als Produzenten kurz anzitiert, weil Benjamin ja genau in dem Text sich auch damit auseinandersetzt, dass, also dass diese ganze Debatte mit Form und Inhalt, auf die er sich damals noch verweist und auf die Tendenz und so weiter, dass das alles natürlich irgendwo auch stecken bleibt, weil es natürlich auch darum geht zu schauen, eben was auch die Positionierung des Künstlers selbst ist eben in diesen Verhältnissen und auf ihre Wortmeldung, also was soll ich darauf sagen, also natürlich gibt es, also das ist natürlich jetzt ein Klischee auf das Zitat, aber es gibt kein richtiges Leben im Falschen und deswegen vielleicht jetzt auch nicht, also wenn man Theater macht, dann hat man beschissene Arbeitsbedingungen, mehr oder weniger egal, wo man ist und dass das Geld im Endeffekt wahrscheinlich vom Staat kommt, ist besser, als wenn es jetzt irgendwie von der Klassenlotterie kommt, wovon es auch oft kommt. Und trotzdem braucht man das Geld, weil man irgendwie leben muss. Also ich meine, es ist... Das zählt nicht unter Staat. Lotterie zählt nicht unter Staat. Ja, vielleicht eher den Staat zur Lotterie, das ist vielleicht eine andere Frage, aber wie man das jetzt sieht. Aber nichtsdestotrotz muss natürlich, also ja, braucht man das Geld trotzdem irgendwie, wenn man überleben möchte. Das ist das Problem. Und das ist aber genau das, was vielleicht dazu führt, dass man eben auch vielleicht von so... Der Rechtsvorschlag bezog sich natürlich auf die DDR in 50er Jahren. Und da war die Finanzfrage natürlich relativ klar. Und die gesellschaftliche Situation auch nicht. Aber dennoch gibt es diesen Vorschlag. Ja. Und es war zu Agitationszwecken. Das war der Vorschlag, kleine mobile Truppen zu Agitationszwecken. Übrigens nach dem 17. Juli 1953. Also er hat sogar versucht, politisch etwas zu unternehmen. Ja. Im Sinne dieses Staats. Der Staat hat sich auch dann nicht eingegangen, erst später mit den Dingen. Aber gut, also um dir zusammen. Ja. Dann vielen Dank für die Diskussion, auch nochmal vielen Dank für den Vortrag.